Wenn du Nazi-Freunde suchst und im Schlaf um Hilfe rufst, schick dein Traum auf eine Reise, sei still, sag nichts und es wird leiser. Weißt du noch, jetzt frage mich, schreibe, jetzt geh ich vor zum anderen Ort. Ich sag bye bye und auf Wiedersehen. Nein, ich will dich nie wiedersehen. Geh, geh und kehr nie wieder ohne dich in meine Welt. Ja, das wär mir lieber, mein Herzblume, warst du mit dir blüht, zieh auf. Bist du weg, hört mein Herz auf zu schlagen. Bitte hör auf zu schlagen. Wie ich mich im Leben neu taste, du kriegst eine goldene Maske. Alle sollten Recht behalten, nur eine schöne Frau kann so ein Fächer halten. Du wirst ein Becher halten mit, wie ich mich im Leben neu taste. Du trägst eine goldene Maske. Alle sollten Recht behalten, nur eine schöne Frau kann so ein Fächer halten. Du wirst ein Becher halten mit Tränen. Wenn ich dich in die Finger kriege und 1, 2, die Abfahrkarte werden siegen, du wirst auf dem Boden liegen. Oder wenn ich meine Ex vergesse und dumm war es. Oder wenn ich vor dem Altar sitz und mir die Adern aufschlitz, weiß ich, dass alles vorbei ist. Wenn ich endlich mal sage, was ich bei mir trage, erstmal ratatatatatata ich schlage. Wenn ich von der Brücke spring und die Freiheit singt, flieg, junger Adler, raus in die Freiheit. Jetzt darfst du frei sein. Flieg immer nach vorn und schau nicht mehr zurück. Was das ist, Trauerglück. Und wenn ich in den Himmel schau, ich vermisse denke ich, mach sie es auch, ob sie mich jetzt freut. Ich werd immer da sein, werde immer stark sein. Dass du nicht da bist, muss mir klar sein. Sag weit. Nein, tut mir leid. Doch, gib mir Zeit. Ich kann dich nicht in Ruhe lassen, nimm dir Zeit und du kannst mich in Ruhe hassen, wird dir diese Zukunft passen. Nein, tut mir leid. Doch, gib mir Zeit. Ich weiß es nicht, begreif es nicht, leicht ist es nicht, dich aus meinem Kopf zu kriegen. Wann wird mein Wille siegen?